Noch am gleichen Tag holte Justus telefonisch einige Erkundigungen ein. Er erfuhr, dass Java Jim schon an anderer Stelle versucht hatte, die Truhe zu kaufen. Nur hat er dabei jedes Mal eine andere Geschichte erzählt. Er hatte offensichtlich gelogen. Die Truhe stammte, wie die eingeschnitzte Schrift bewies, von der Argyll Queen, einem Schiff, das vor mehr als 100 Jahren vor der kalifornischen Küste versunken war. Bob, zuständig für Recherchen, beschloss, sich im Historischen Forschungsinstitut von Rocky Beach nach der Argyll Queen zu erkundigen. Tag. Ich wollte mich über die Archer Queen erkundigen, die vor... Oh, ich weiß schon. Hier, schau dich in diesem Kasten um, da wirst du allerlei finden. Das ist ja, als hätten sie auf mich gewartet. Ja, du bist ja nicht der Erste, der sich für die Archer Queen interessiert. Nein? Oh, da sind ja lauter Zeitungsausschnitte. Allerdings. Hier, da. Sie berichten von dem Schatz, der an Bord gewesen sein soll. Ach, da kommt Professor Schall. Der kann dir sicherlich mehr darüber sagen. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag, mein Junge. Du interessierst dich für die Argyll Queen? Ja, aber was weißt du denn von diesem Schiff? Nicht viel, nur dass der Rahsegler um 1870 vor Rocky Beach gesunken ist und dass es Gerüchte über einen Schatz gibt, der an Bord war. Solche Gerüchte gibt es bei jedem Schiff, mein Junge. Jedenfalls bei jedem, das gesunken ist. Aber das Datum, ja, das Datum stimmt. Es gab nur wenige Überlebende, unter ihnen der Kapitän. Vielleicht hat er den Schatz? Nein, nein, das glaube ich nicht. Diesen Schatz gibt es ohnehin nicht. Das Gerücht über den Schatz ist wohl nur durch die Tragödie entstanden, die sich kurz nach dem Untergang des Schiffes zutrug. Eine Tragödie? Einer der Überlebenden, ein schottischer Matrose namens Angus Gunn, siedelte sich unweit von Rocky Beach an. Im Jahre 1872 wurde er von 4 Männern ermordet. Leider. Wie schrecklich. Sicherlich hat man die Täter gefasst. Allerdings. Und sie wurden von der Menge so schnell aufgehängt, dass niemand Gelegenheit hatte, nach dem Motiv des Mordes zu fragen. Seltsam. Ja, sehr seltsam. Einer der 4 war der Kapitän der Argyll Queen. Seither behauptet man, er sei auf der Suche nach einem Schatz gewesen, den Gunn von Bord gebracht hat. Nur ein Gerücht oder gab es den Schatz tatsächlich? Man hat nie einen Schatz gefunden, weil es ihn gar nicht gibt. Aber das Gerücht hält sich noch immer. Seltsamerweise ja. Die Familie Gunn hat erst kürzlich unserem Institut das Logbuch der Argyll Queen zu Forschungszwecken gestiftet. Du weißt, was ein Logbuch ist? Natürlich, ein Tagebuch der Seeleute. So ist es. Nun ja, wir hofften, dass es in dem Logbuch einen Hinweis auf den Schatz gäbe, aber wir wurden enttäuscht. Vermutet man, dass es dabei um einen Schatz aus Indonesien geht? Ja, das könnte man sagen, aber jetzt sag mal, wieso weißt du etwas davon? Ich weiß nichts, es war nur so eine Vermutung. Ah, und woher kommt dieses Interesse für die Argyll Queen? Das hat nichts mit dem Schatz zu tun. Es geht um eine Gemeinschaftsarbeit in der Schule. Ah, ich verstehe. Sehr begrüßenswert. Ach, bitte, könnte ich das Logbuch mal lesen? Ja, warum nicht? Wenn du etwas finden solltest, das uns entgangen wäre, dann werden wir bei einer Veröffentlichung deinen Namen als Autoren nennen. Danke, Herr Professor. Als Bob und Peter am späten Nachmittag zu ihrer Zentrale gingen, einem Wohnwagen, der versteckt mitten in einem Schrotthaufen lag, war Justus schon da. Er hatte eine Überraschung für sie. Hey, Bob, pass auf, der Kotflügel da. Ist ja nichts passiert, Peter. Hey, das ist Justus. Hi, Just. Kollegen, ich habe eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Dann heraus damit. Ich habe die Truhe noch einmal untersucht. Schaut, was ich gefunden habe. Das ist ein Taschenbuch. Hm? Das sieht wie das aus, das Professor Sch... Das Buch kriege ich. Java Jim. Verflixt, wo kommt ihr denn plötzlich her? Das Buch gehört uns. Her damit! Peter, Bob, Plan 1! Okay. Macht bloß keinen Unsinn. Ich warne euch und jetzt her mit dem Buch. Ein Lügner sind Sie und ein Dieb. Ah, ein Dieb. Vielleicht bin ich noch was Schlimmeres, Junge. Denkt mal drüber nach. Gib mir das Buch. Nein, niemals. Na, gib es schon. Los doch. Jetzt gerade nicht. Bob, Peter, zieh die Bretter weg. Los, Peter. Lauf, Kollegen, lauf. Soll er sehen, wie er sich aus dem Gerümpel befreit, das über ihm zusammengekracht ist. Nein, nein, bleibt hier. Weiter. Weiter! Hey, Patrick! Java-Jim ist im Hof! Er hat uns überfallen! Oho! Der soll mir nur in die Finger kommen! Aus dem mache ich Hackfleisch! Wo ist er? Da, er läuft zur Straße! Er flieht mit einem Auto! Ein grüner VW! Mensch, den habe ich doch schon mal gesehen! Ja, richtig! Ich glaube, er ist uns vom Museum hierher gefolgt! Ein Glück, dass wir das Buch noch haben! Ja, wirklich! Und Java Jim hat uns noch etwas sehr Wichtiges bewiesen. Bewiesen? Was denn? Dass es ihm um mehr geht als um die Truhe. Ist euch nicht aufgefallen, dass er überhaupt nicht mehr nach der Truhe oder dem Ring gefragt hat? Verflixt. Tatsächlich. Er wollte nichts als das Buch, das du gefunden hast. Als ob er wüsste, dass das Buch in der Truhe gewesen ist. Wieso hast du es eigentlich gefunden? Es war doch nichts mehr in der Truhe. Das haben wir alle gesehen. Ich habe es hinter einer dünnen Seitenwand entdeckt. Die Truhe hatte nämlich zwei Wände. Eine dicke Außenwand und eine dünne Innenwand. Das hat Java Jim geahnt. Mhm. Deshalb wollte er die Truhe. Aber wozu das alles? Ist die Truhe etwa ein Vermögen wert? Nein, bestimmt nicht. Es ging ihm ja auch nicht um die Truhe, sondern um das Tagebuch. Es ist eine Fortsetzung des ersten Tagebuchs, das die Familie Gunn dem Historischen Forschungsinstitut gestiftet hat. Sagt mal, wenn diese Familie das Tagebuch erst vor kurzem gestiftet hat, dann lässt sich doch vermuten, dass sie hier in der Gegend wohnt. Du hast recht, Bob. Genau. Kommt, Kollegen, das ist etwas, was wir klären müssen. Wir sehen im Telefonbuch nach.